Sieh, mein Herz hier ohne Ambalage, vollgepackt vom innigsten Gefühl. Ohne Spesen, ohne Adjotage, kostet mir die süße Ware viel. Denn so viel schwere Seufzer drängen langsam sich wie Syrup aus der Brust. An des Herzens vage Balken hängen, mir von gleicher Schwere Schmerz und Lust. Und doch ist das Tiefe meiner Schmerzen größer als das Kredit meiner Lust. Und ein Falliment ist ohne Scherzen unvermeidlich meiner armen Brust. Wirst du nicht den Wechsel honorieren, den Cupido mir auf dich gestellt? Sekurieren, so zediere ich bald diese Welt. Doch Sophie, lässt du mit dir handeln, gibst nur billige Provision. Wird sich in Profit mein Schmerz verwandeln, und Prozente sind der Liebe wohl. Ständ im Kurs ein Paar in deiner Liebe, mit der meinen prompt bezahlte ich. Deine Ordres vista und es bliebe nichts zu spekulieren mehr für mich. Drum nimm mich zum Assos jedes Lebens, lass zumindest dein Kommen mich sein. Denn das ganze Fazit meines Strebens ist der Wunsch, dein Kompagnon.